zum Verständnis des Abschnitts, den ich aus meinem Buch »Die Stadt hinter dem Strom« lese, bedarf es nur weniger Worte. Dr. Robert Lindhoff, ein Mann unserer Tage, ein Gelehrter im Alter von etwa Mitte 30, ist in eine seltsame Stadt geraten, zu deren Chronist und Archivar er von der Präfektur bestellt wird. Seine Beobachtungen und Erlebnisse führen ihn allmählich zu der Erkenntnis, dass er sich im Reich der Gestorbenen, im Reich der Toten befindet. Unter den vielen Szenen ist eine, die ihn auch außerhalb der eigentlichen Stadt in ein Gebiet führt, wo die toten Soldaten aller Zeiten in diesem Zwischenreich sich aufhalten. Viele wissen nicht, dass sie tot sind. In einer bestimmten Kaserne, der Kaserne Sigma, sind die Soldaten ins Freie getreten und stehen dort aufmarschiert. Der Archivar trat in das offene Karo, das die Soldaten, die 21-Jährigen der geräumten Kaserne Sigma, bildeten. Den Hut in der Hand vollführte er eine weiträumige Armbewegung über die Menge. »Euch gibt es gar nicht mehr«, sagte er. »Ihr wähnt, Gefangene zu sein, das seid ihr allerdings auch, aber Gefangene einer fixen Idee.« Die nicht einmal besonders laut gesprochenen Worte schnitten durch die stickige Luft wie durch Glas. Sie knirschten in den Ohren der jungen Soldaten, die sich wie eine gleichmäßig anrollende Kulisse von allen Seiten an den Sprecher dichter heranschoben. »Ihr habt das Leben verspielt«, sagte der Archivar. »Es ist vorbei.« Tausende von Augenpaaren starrten auf den Mann, der ihnen nicht nur die Illusion des Lebens nahm, an der sie bislang mehr oder weniger festgehalten hatten, sondern der ihnen weiter erklärte, dass der Zweck ihres irdischen Tuns eine Selbsttäuschung gewesen war. Denn der Archivar entwickelte ihnen in bündigen Worten, dass alle Opfer an Menschenblut die Erde nur unseliger und die Menschheit nur ärmer gemacht hatten, dass von der Geschichte im Ganzen her gesehen jeder Eroberungswille immer den Todeskeim für den eigenen Untergang in sich trug und dass alle Angriffskriege im letzten Ergebnis umsonst geführt worden waren, alle Tausende und Abertausende für nichts gefallen sind. Zwar wollte sich mancher Haudegen gegen diese Erkenntnis auflehnen, weil sie alles auslöschte, was ihm einst von klein auf als Inbegriff des Lebens gegolten hatte, Kampf und Tapferkeit, Mut und Todesverachtung. Und mancher Heißsporn brauste auf, ob denn Vaterlandsliebe ein leeres Wort geworden sei und alle ihre Leistungen ein barbarischer Spuk. Der Archivar ließ sich von diesen Zwischenrufen nicht beirren, hinter deren drohendem und schmähendem Ton er deutlich eine Verzweiflung heraushörte, die Verzweiflung darüber, dass die Grundlage ihrer bisherigen Anschauung in Frage gestellt war. Gegen die vermeintlichen Tugenden der Kriegskaste setzte er die Missachtung der menschlichen Würde, das Töten auf Befehl und im Rausch des Hasses, das Grauen und die Schmerzen der Kreatur. »Das Ende aller großen Schlachten«, sagte der Archivar, »ist niemals der Frieden. Das Ende und das Erbe der Kriege, das sie den Überlebenden hinterlassen, ist immer ein geschändetes Stück Welt, ein geschändetes Stück Menschheit. Es gibt keinen vernünftigen Grund, um die ewigen Wunden zu rechtfertigen, die sich der menschliche Geist zufügt. Die Natur lässt sich nicht betrügen. Wer sich zum Werkzeug sinnloser Vernichtung macht, denkt an euch, wird selber sinnlos vernichtet werden.«